Diese veränderte Wahrnehmung von Natur, Grundbesitz und intensiver Landnutzung zur Befriedigung unterschiedlicher Geschmäcker und globaler Nachfrage hatten zweifellos in den gesamten Tropen dramatische Auswirkungen. Wie die Historiker Amelia Polona und Jorge Pacheco betonen, ist es auch hier wichtig, das globale Bild den lokalen Folgen gegenüberzustellen. Wie wir bereits erfahren haben, bestimmten Umwelt, die vorhandenen indigenen Bevölkerungsgruppen und Traditionen sowie verschiedene Formen der europäischen Herrschaft mit darüber, welche Auswirkungen die kolonialen Bestrebungen der europäischen Mächte letztlich hatten. Art und Auswirkungen der Zuckerproduktion wurden im Umfeld verschiedener tropischer Inseln und Festlandsgebiete durch Ökologie, Böden und die Geschichte ihrer Nutzung geprägt. Der Goldabbau in Afrika erfolgte, anders als in Amerika, bis ins 19. Jahrhundert nach Art und Weise der indigenen Bevölkerung, weil die Portugiesen, die vorwiegend an der Küste angesiedelt waren, nicht unmittelbar in die Minen eingreifen konnten. Ähnlich auch die unterschiedlichen Muster von Reduktion und Aldeas, die man in archäologischen Spuren von Siedlungen der Kolonialzeit findet. Sie prägten in der Karibik, in Mexiko, auf den Philippinen, bei den religiösen Missionsstationen in Brasilien und den traditionellen afrikanischen Siedlungen in ganz unterschiedlichem Ausmaß die demografische Entwicklung und die Ausbreitung von Krankheiten. Und schließlich waren die indigenen Bevölkerungsgruppen durchaus nicht ohne Kontakt oder isoliert, sondern sie beteiligten sich häufig sehr aktiv an den neuen Wirtschaftsformen und prägten sie. Zur Ernährung der Arbeitskräfte und der versklavten Menschen, die auf den neuen landwirtschaftlichen Nutzflächen tätig waren, wurden häufig eher traditionelle Methoden der Lebensmittelproduktion angewendet. Historische Texte geben aber auch Auskunft darüber, wie Jäger und Sammler aus Indien und Brasilien ihren Honig bzw. Jaguarfelle auf den Weltmarkt brachten. Und nicht nur das. Zahlreiche europäische Invasoren verbanden sich auch durch Eheschließung mit Angehörigen indigener Gruppen. Das geschah zwar oft in einer besonderen Form der Machtdynamik, weil europäische Männer die Töchter der lokalen Elite heirateten, es führte aber letztlich dazu, dass sich eine neue koloniale Identität und kulturelle Mischformen herausbildeten. Manche Europäer gaben sogar ihre frühere Lebensweise auf und schlossen sich in der Umwelt der tropischen Wälder neuen Familien an. Ein besonders elegantes Beispiel für einige dieser eher lokal geprägten Erfahrungen der Kolonialzeit bieten die Philippinen. An der Stelle der heutigen Hauptstadt Manila errichteten die Spanier zwar eine von Mauern umgebene Stadt mit einer gut sichtbaren Plaza und einer kompakten Stadtanlage, wie sie ihnen vertraut war. Kummer bereitete ihnen aber, dass außerhalb der Mauern wiederholt ein weitläufiges zweites Manila entstand. Die Entwicklung dieser sogenannten Extramuros oder Stadt jenseits der Mauern begann schon 1583. Zu ihr gehörte der Parian, ein Distrikt, der von chinesischen Kaufleuten und ihren Familien bewohnt wurde, und diese waren darauf erpicht, Silber aus Acapulco zu beschaffen. Das Stadtviertel stellte schließlich die offizielle Stadt in den Schatten und die Spanier versuchten mehrere Male, es zu zerstören. Über eine ähnliche Entwicklung berichtet die philippinische Archäologin Grace Barreto Tesoro. Die kulturelle Einbeziehung der indigenen Bevölkerungsgruppen spielte sich in dem Archipel mit unterschiedlichem Tempo und in unterschiedlichem Ausmaß ab und häufig bestimmte darüber die lokale Bevölkerung.